Andere Gruppen lösten sich ganz auf. Im Dezember wurde James Tassarelli, stellvertretender Vorsitzender des St. Josephs Italienerbundes, zur Zerschlagung der Black Hand aus Scranton, Pennsylvania, von Unbekannten in die Ecke getrieben und buchstäblich in Stücke geschnitten. Man ging von einem Anschlag der Black Hand aus. Tassarelli erlitt 21 Stichwunden. Eine klaffende Brustwunde brachte ihm den Tod. Das Wort Widerstand nahm in Scranton danach kaum noch jemand in den Mund. Selbst die White Hand in New York kollabierte. Eigentlich hätte man den Rednern am Gründungsabend nur richtig zuhören müssen, um zu merken, dass es ihnen nicht gerade in den Fingern juckte, die Mörder zur Strecke zu bringen. Man schwor an jenem Abend nur, die Italiener vor der umfassenden Verleumdung zu schützen, die ihnen die Taten der Black Hand einbrachten. Das Bündnis hatte nie den Kampf gegen den Bund gelobt, sondern den gegen etwas sehr viel Ungreifbareres, gegen Vorurteile. Die Versammlung war letztlich eine Luftnummer gewesen. Einen Monat nach der Gründung fragte die New York Tribune in einem Leitartikel: Wo ist die White Hand? Während der letzten Wochen voller Bombenanschläge und Entführungen fragten ängstliche Bürger aller Orten: Wo, ach wo, ist der große italienische Schutzbund, der vor einem Monat zum Kampf gegen die sizilianischen Halsabschneider antrat? Die Redakteure wiesen darauf hin, dass die Gruppe seit ihrer Gründung keinen einzigen Erpresser entlarvt, keinerlei Geldmittel angeworben, keine Fahndungsberichte eingereicht hatte. Dieser Kollaps hübscher Versprechungen, klagte die Zeitung an, beweist schlüssig eines von zwei Dingen. Den Italienern fehlt entweder der Mut, gegen ein Übel vorzugehen, das ihr Leben und Eigentum bedroht, oder die Fähigkeit zu Organisation und Führung. Die New Yorker Polizei war machtlos. Der Secret Service beschützte nur die Mächtigen und Reichen. Und nun überließen führende Italiener, von denen einige mutiger als andere waren, den Kampf, ja, wem eigentlich?